kann es nicht fassen, nicht glauben, dass grausam mein Traum zerfällt. Man will die Geliebte mir rauben, der ganz mein Herz gehört. Das Glück will ich halten, das Launen hab, das Schicksal gestalten mit eigener Kraft. Doch gegen die Welt allein, sie sei mein, Liebe du Himmel auf Träume niemals vergehen.